Justus und Peter waren enttäuscht. Alles hatte so vielversprechend begonnen. Ein einsames Haus, ein Hilferuf, ein nicht sehr vertrauenserweckend aussehender Mann mit Pistole. Und jetzt war alles schon wieder vorbei. Justus und Peter verließen das Haus und den Garten. Sie gingen zu einem Rolls-Royce, der goldene Beschläge hatte, und fuhren mit ihm davon. Justus hatte die Annehmlichkeiten dieses Wagens schätzen gelernt. Er wurde ihnen von einem ehemaligen Klienten der drei Fragezeichen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit Chauffeur, natürlich. Ich denke, wir sollten nach Hause fahren, Mr. Morton. Der Papagei ist von allein zurückgekommen. Sehr wohl, die Herrschaften. Ach, der dämliche Papagei hätte ruhig noch ein wenig wegbleiben können. Du, Peter? Ja, Just, was ist? Schau mal zu dem Haus rüber. Ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht was. Der Ursprung entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Du meinst, irgendwas passt nicht ins Gesamtbild? Du kriegst nur nicht heraus, was es ist. Ja, genau. Also, mir fällt nichts auf. Soll ich halten, die Herrschaften? Nein, nein, Mr. Morton, fahren Sie nur weiter. Nein, Morton, wir müssen zurück. Sofort, schnell. Sehr wohl, die Herren. Ganz nach Wunsch. Na, hör mal, Jutz, was ist denn in dich gefahren? Warum kehren wir um? Weil ich jetzt weiß, was da nicht stimmt. Zum Haus von Mr. Fentress führt nämlich keine Telefonleitung. Na und? Dann hat er eben kein Telefon. Mr. Fentress hat vorhin ausdrücklich gesagt, dass Mr. Hitchcock ihm unseren Besuch per Telefon angekündigt hat. Jetzt weiß ich, dass das gelogen war. Und wenn das gelogen war, dann ist er auch noch mehr faul. Seltsam. Nicht wahr? Ich glaube, auch dieser Mann, der sich als Mr. Fentress ausgegeben hat, ist Ausländer. Könnte sein. Vielleicht Engländer. Er wusste jedenfalls nicht, dass bei uns in Kalifornien die Telefonleitungen oberirdisch verlegt sind, sodass man von außen sehen kann, ob jemand Telefon hat oder nicht. Da! Aus der Ausfahrt kommt ein Sportwagen! Vorsicht, Mr. Morton! Ach. Oh, wir sind gerade noch mal an ihm vorbeigekommen. Das war der angebliche Mr. Fentress. So, da wären wir. Das Haus von Mr. Fentress. Sag mal, Peter, ist dir an diesem Sportwagen etwas aufgefallen? Ich meine, außer, dass da ein dicker Mann am Steuer war. Es war ein zweitüriges Sportcoupé Marke Ranger. Ein Wagen aus England. Hm. Neuestes Baujahr? Nach dem Nummernschild war er hier aus der Gegend. Die Nummer habe ich nur zum Teil. Sie endete auf 13. Haben Sie sich die Nummer gemerkt, Mr. Morton? Tut mir leid, junger Mann. Ich musste auf die Straße achten. Ich weiß nur, dass der Ranger rote Polster hatte. Na, das ist doch schon was. Komm jetzt, Peter. Wir wollen mal sehen, ob der echte Mr. Fentress im Haus ist. Glaubst du, dass wir den Ranger wiederfinden? In Kalifornien gibt es Millionen von Autos. Ich weiß noch nicht, wie wir den Ranger aufspüren. Aber mir fällt schon noch was ein. Hilfe! Da war es wieder. Jemand hat um Hilfe gerufen. Ja, schnell! Mr. Fentress! Hallo, Mr. Fentress, sind Sie hier? Helft mir. Hier bin ich. Dort, hinter dem Blumenständer. Er ist gefesselt. Alles in Ordnung, Mr. Fentress. Gleich sind Sie frei. Ich schneide die Fesseln durch. So, jetzt. Endlich. Ich hätte es nicht mehr länger ertragen. Vielen Dank, ihr beiden. Ich werde die Polizei verständigen. Nein, nein. Nicht nötig. Ich habe auch gar kein Telefon. Wir könnten vom Wagen aus anrufen. Wir haben Autotelefon. Nein, nein, lass nur. Wer seid ihr? Mr. Hitchcock hat uns geschickt. Oh, das war nett von Alfred. Ach, sollten wir nicht doch die Polizei holen? Wir drei Detektive stehen Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn es darum geht, den Papagei wiederzufinden. Doch man hat sie überfallen und gefesselt. Übernehmt den Fall, Jungs. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Bei der Polizei war ich schon. Man glaubt mir doch nicht so recht. Man scheint zu befürchten, dass ich als Schriftsteller nur ein wenig Reklame rummeln will. Was natürlich nicht stimmt. Ach, ich verstehe. Eine Polizeiaktion nach einem entflogenen Papagei würde natürlich Aufmerksamkeit erregen. Die Polizei fürchtet, dass sie nur auf Schlagzeilen aus sind. Genau. So ist es. Also keine Polizei. Einverstanden. Geben Sie uns bitte ein paar Informationen. Über den Papagei? Gern. Ich hänge sehr an ihm, an Lucky. Sein voller Name ist Lucullus. Richtiger Lucius Licinius Lucullus. Ihr wisst, wer das war. Ein berühmter Feldherr aus dem alten Rom. Er hatte eine besondere Vorliebe für üppige Gastmähler. Lucullische Genüsse sagt man heute noch. Über Lucullus habe ich erst kürzlich ein Theaterstück geschrieben. Daher war ich entzückt, als man mir einen Papagei mit diesem Namen anbot. Und der darüber hinaus auch noch Lateinisch sprach. Lateinisch? Das muss ein besonders gelehriger Vogel gewesen sein. Ja, das ist richtig. Und seltsam dazu. Er sagte so schön seinen Namen. Lucius et Licinius et Lucullus. Und dann, Kopf oder Zahl, errare humanum est. Sonderbar, nicht wahr? Hast du das gehört, Peter? Errare humanum est. Irren ist menschlich. Ich habe das Gefühl, dass wir mitten in einem ungewöhnlichen Fall stecken. Das habe ich schon lange. Sir, von wem haben Sie den Papagei? Von einem mexikanischen Hausierer. Miss Irma Wegener hat ihn zu mir geschickt. Sie wohnt nicht weit von hier. Sie hat ihm auch einen Papagei abgekauft. Dann hatte dieser Mexikaner noch mehr Papageien? Mhm. Er hatte noch einen schwarzen, ziemlich verwahrlost aussehenden Vogel. Keiner wollte ihn. Und wie ist Lucullus nun abhanden gekommen? Er wurde gestohlen. Oder habt ihr schon mal gehört, dass ein Papagei mit seinem Käfig davon geflogen ist? Nein, natürlich nicht. Was war mit diesem dicken Mann? Er tat so, als wolle er mit bei der Suche nach Lucullus helfen. Und er stellte allerlei Fragen. Als ich etwas von dem schwarzen Vogel sagte, wurde er ganz aufgeregt. Er meinte, das müsse Blackbeard sein. Er kannte den Namen des schwarzen Vogels? Seltsam. Dann hörte er ein Geräusch. Er blickte aus dem Fenster, warf sich auf mich und fesselte und knebelte mich. Dann lief er nach draußen. Kurz darauf kam er mit euch zurück. Ich verstehe das alles nicht. Wir Detektive werden dafür sorgen, dass sich das bald ändert, Sir.